Gemeinsam ist es einfacher. Doch auch wenn es große Stämme gab, muss das nicht heißen, dass alle Stammesmitglieder ständig zusammengelebt haben. So viele Leute hätten kaum genug Nahrung gefunden. Sie haben sich deshalb in kleinere Gruppen aufgeteilt und sind in unterschiedliche Gegenden gezogen. Ein Stamm bestand also aus mehreren kleinen Gruppen, von denen manche 100, andere nur 10 Menschen umfassten. Wahrscheinlich hielten sich die Leute die meiste Zeit in ihrer kleinen Gruppe auf, zogen herum und suchten nach Nahrung. Mit dem Rest des Stammes kamen sie nur zu besonderen Anlässen zusammen. Zum Begräbnis einer wichtigen Persönlichkeit, zur gemeinsamen Jagd, zu großen Festen oder um Feinde in die Flucht zu schlagen. Doch abgesehen davon trafen die meisten unserer Vorfahren monatelang keine Menschenseele. Außer natürlich den Leuten aus ihrer Gruppe. Mit denen hockten sie dafür umso enger zusammen. Stell dir mal vor, du verbringst deine komplette Zeit im Kreis deiner Familie und deiner Freunde. Ihr macht alles gemeinsam, rund um die Uhr. Ihr geht in den Wald und sucht Nahrung. Ihr kocht und esst in großer Runde. Und abends erzählt ihr euch wilde Geschichten am Lagerfeuer. Klingt das verlockend für dich? Oder eher nicht? Niemals alleine zu sein? Immer dieselben Gesichter zu sehen? Okay, immerhin konntest du dich als Steinzeitmensch, wenn du keine Lust mehr auf deine Gruppe hattest, einer anderen anschließen. So machen es heutige Jäger und Sammler übrigens immer noch. Wenn du dich also bei einem großen Stammesfest mit jemandem aus einer anderen Gruppe angefreundet hattest, konntest du ihn danach in deine Gruppe mitnehmen oder in seine Gruppe wechseln. Die Gruppen hatten auch keinen Anführer, der allen sagte, wo es lang geht. Wenn Entscheidungen anstanden, welchen Weg nehmen wir, wo schlagen wir unser nächstes Lager auf, konnte jeder mitreden. Und wenn trotzdem jemand den Boss spielte, die Gruppe herumkommandierte und haufenweise Fuchszahnmützen für sich forderte, dann zogen die Leute einfach weiter und ließen den Kerl im Wald stehen. Heutzutage ist es sehr schwer, ein Land zu verlassen, in dem ein Diktator herrscht. In der Steinzeit konnte man mit den Füßen abstimmen, was nichts anderes heißt als abhauen.